Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute, der ewige Nörgler. Songs von Lou Reed. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Ja, Lou Reed hat auch seine Glamrock-Phase erlebt. Jedenfalls wird sein erfolgreichstes Album Transformer von 1972 immer wieder gerne dazugezählt, wenn es um Glamrock geht. Dabei ist Transformer vom damaligen Glamrock-Star David Bowie und seinem Gitarristen zu der Zeit Mick Ronson produziert. Und da hört es eigentlich schon mit Glamrock auf. Aber Transformer ist das Album, das Reed besonders in Europa bekannt macht und heute immer wieder in Listen auftaucht, wenn es um die besten Alben aller Zeiten geht. Ein Song, der von Transformer viele Jahre überdauert hat, ist Perfect Day. Es gibt unzählige Coverversionen von dem Song. Eine der besten findet sich auf einem Lou Reed-Album. Auf The Raven von 2003 beschäftigt sich Reed mit der Poesie von Edgar Allan Poe und mitten unter den Songs Perfect Day, allerdings gesungen von Anthony Hegarty, auch bekannt als Anthony and the Johnsons. Den hat Reed persönlich in einem New Yorker Club entdeckt und ihn sofort in seine Musik integriert. Das Resultat ist atemberaubend, denn so hat man Perfect Day noch nie gehört. Just a perfect day. Drink sangria in the park. then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, movie too. Then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep. Perfect day, problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you make me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me high. Keep me hanging on. Starlight, open wide. Starlight, open up your door. This is New York calling. With movies from the street. Movies with real people. What you get is what you see. Starlight open wide. Andy Cecil beat the mill. Come on, Ellie, give us a call. We got superstars who talk, they'll do anything at all. Ingrid Viva, Little Joe, Baby Jane and EDS. But you'd better call us soon before we talk ourselves to death. Starlight open wide. Everybody is a star. Split screen, 8-hour movies. We got color, we got sound. Won't you recognize us? We're everything you hate. And it loves all Hollywood movies. It'll scare your hypocrites to death. You know that shooting up's for real. That person is screaming, that's the way it really feels. We're all improvising 5 movies in a week. If Hollywood doesn't call us, we'll be sick. Starlight open wide. Do to movies what you did to art. Can you see beauty in ugliness? Or is it playing in the dirt? There are stars out on the New York streets. We want to capture them on film.

Es scheint, wenn man das Werk von Lou Reed so betrachtet, dass es auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Sein Album Berlin ist ein gutes Beispiel. Konsequent in der Dramaturgie, balladesk und von unheimlicher Intensität wurde Berlin erst viele Jahre nach Erscheinen so richtig entdeckt und kann als eine der Schlüsselalben von Reed bezeichnet werden. Hören wir von Berlin den Song Caroline Says Part 2. Caroline says, as she gets up off the floor, why is it that you beat me? It isn't any fun. Caroline says, as she makes up her eye, you ought to learn more about yourself. Think more than just I. But she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. When she takes speed, they laugh and ask her what is in her mind. What is in her mind? Caroline says, as she gets up from the floor, you can hit me all you want to, but I don't love you anymore. Caroline says, while biting her lip, life is meant to be more than this, and this is a bum trip. But she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. When she takes speed, they laugh and ask her what is in her mind. What is in her mind? She put her fist through the window pane, it was such a funny feeling. It's so cold in Alaska. It's so cold in The Velvet Underground wurde 1996, mehr als 20 Jahre nach ihrer Auflösung, einen Platz in der amerikanischen Rock'n'Roll Hall of Fame eingeräumt, auf dem die verbliebenen Mitglieder der Band ihren letzten Auftritt spielten. Lou Reed selbst ist dieser Platz bis jetzt verwehrt geblieben. Mich würde aber nicht wundern, wenn er den irgendwann postmortem bekommen würde. Hier sind Velvet Underground mit einem ihrer bekanntesten Songs, I'm Waiting for the Man. Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all women around? Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to different of mine. Ich erwähnte es schon mal, das Werk von Lou Reed ist geprägt von Langlebigkeit. Das schließt sowohl sein Album Berlin ein, sowie seine Experimente mit Feedback-Sounds of Metal Machine Music. Und genau das Album, das nach Erscheinen wieder schnell vom Markt verschwand, feierte 2002 eine Wiederauferstehung der besonderen Art. Das Zeitkratzer-Ensemble, das aus verschiedenen europäischen Solisten besteht und in Berlin residiert, hat sich auf neue Musik spezialisiert. Karl-Heinz Stockhausen, Pierre Boulez und viele andere Grenzüberschreiter werden hier gewürdigt und wieder aufgeführt. Und mitten unter ihnen Lou Reed mit Metal Machine Music. Ich weiß zwar nicht, wie sie es geschafft haben, dieses eher auf Zufall basierende Feedback-Feuerwerk Reeds zu analysieren, aber sie haben es zusammen mit Reed 2002 in Berlin aufgeführt. Eine späte Würdigung des frühen experimentellen Werks von Reed. Das Ganze ist mit CD und Live-DVD erschienen. Hören wir Zeitkratzer mit Metal Machine Music. Der etwas andere Lou Reed. Auf seinem Album The Bells, das 1979 erschien, gibt es mit Disco Mystic sogar einen Disco-Song. Natürlich kommt der Song nicht ohne Augenzwinkern aus und beleuchtet das Disco-Phänomen aus der Reed'schen Sicht. Hören wir nochmal einen Song vom Album Transformer, Lou Reed mit Satellite of Love. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. That you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. It for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. love satellite on. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Ich habe es immer wieder erwähnt, das Werk von Lou Reed zeichnet sich durch Langlebigkeit aus. Das Album Berlin wurde 33 Jahre nach Erscheinen nochmal in New York aufgeführt und dann direkt vom Regisseur Julian Schnabel gefilmt. Bemerkenswert, Berlin in einem komplett neuen Gewand und auch hier wieder ein Gastauftritt von Anthony Higanti von Anthony and the Johnsons, mitentdeckt und gefördert von Lou Reed. Hören wir vom Album Berlin Live at St. Anne's Warehouse den Song Candy Says. Shoulder, I'm going to watch them pass. pass me by. Maybe when I'm older, what do you think I'd see? If I could walk away from me, der unentdeckten Alben von Lou Reed ist The Bells von 1979. Ein mutiges und düsteres Werk, besonders das Titelstück, hat schon was von Songs von David Bowie und Brian Eno oder später der Musik von Tuxedo Moon. The Bells war Lou Reeds 80er Album, bevor die überhaupt angefangen hatten. war es ja schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um Lou Reed ging. Hören wir bis zu den Nachrichten noch ein wenig Meditationsmusik vom Meister. Vom Album Hudson River Wind Meditations hören wir den Song Wind Coda. Thomas Elbern war am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss.